Wechseln wir zunächst den Kontinent und statten dem Horn Shelter Man in Texas einen Besuch ab. Die beiden Amerikas wurden schließlich am Ende der letzten Eiszeit auch von Jägern und Sammlern besiedelt, die den Weg aus Sibirien hierher gefunden hatten. Entdeckt wurde der Mann, die Anthropologen taxierten ihn auf um die 40, in einem Abri, einem Felsüberhang, der in prominenter Lage über dem Brazos River in Boss County lag. Schon seit langer Zeit kamen Menschen hierhin. Wieder einmal ist es ein perfekter Ort mit Aussicht und besten Verbindungen. Der Brazos fließt zum Golf von Mexiko. Der Horn Shelter Man war vor 11.000 Jahren gemeinsam mit einem 10- bis 11-jährigen Mädchen bestattet worden. Beide blickten Richtung Sonnenuntergang. Leider fehlen genetische Untersuchungen, sodass die Verwandtschaftsfrage offen bleibt. Dass es sich um die junge Frau eines alten Mannes handelt, wäre bei den hochgelobten Griechen vorstellbar gewesen, kaum aber bei Jägern und Sammlern. Verletzungen sind keine zu sehen, sodass unklar bleibt, was sie ungefähr zur selben Zeit das Leben gekostet hat. Auf dem Gesicht des Mannes ruhte ein Schildkrötenpanzer, als ob er eine Maske trüge. Unter seinem Kopf fanden sich 10 Objekte. Die Tasche, die sie einst barg, war dem Fraß der Zeit zum Opfer gefallen. Darunter lagen verschiedene Werkzeuge aus Geweih und Stein, eine Knolle Rötel, Sandsteinplatten und 3 wie Suppenschüsseln ineinander gestapelte Schildkrötenpanzer. Im Bereich des Männerkopfes befanden sich Krallen von Dachs und Präriebussard. Die Schneckenschalen und die Kojotenzähne dagegen waren durchbohrt und stammten von einer Halskette. Zu dem Schildkrötenpanzer neben seiner Hüfte gehörte ein benutzter Stößel aus Geweih. Dem Mädchen sind wohl einige der Schneckenschalen zuzurechnen. Neben seiner Hüfte lag eine Knochennadel. Holz, Leder, Kräuter, Textilien, Dornen, Pelz und Federn mögen vorhanden gewesen sein, aber haben sich nicht erhalten, sprechen die Archäologen Margaret A. Jodry und Douglas W. Owsley. Das typische Dilemma der Archäologie an.